Zum Tag des leuchtenden Sterns fanden in Algerien, Ecuador, Venezuela, Tansania und Angola verschiedene feierliche Veranstaltungen wie Veranstaltungen zur Annahme des Glückwunschtelegramms, Meeting, Vortrag, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. In den Veranstaltungsorten waren die Fotos vom heiligen Leben von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihren Verdiensten und die Fotos von den revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Und ihre unvergänglichen klassischen Werke und die Bücher und Fotos über den Kampf der Koreaner für die Einleitung der größten Blütezeit des Aufbaus des starken sozialistischen Staates wurden zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie »Das gedeihende Pyongyang« gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen und Institutionen sowie die Massen in den betreffenden Ländern teil. Auf der Veranstaltung in Algerien wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.